Nummer 1. Sie hören eine Nachricht im örtlichen Schwimmbad. Liebe Badegäste, der Fahrer des Wagens mit dem polizeilichen Kennzeichen SURT890 wird gebeten, seinen Wagen von der Feuerwehreinfahrt wegzufahren. Er blockiert die Einfahrt zum Gelände. Sollte der Gast bereits das Schwimmbadgelände betreten haben, kann er das Gelände nach Vorzeigen seiner Eintrittskarte wieder betreten. Er oder sie braucht keine neue Eintrittskarte zu kaufen. Ich möchte noch einmal alle Gäste darauf aufmerksam machen, dass der Aquapark Octopus für die Badegäste ausreichend Parkplätze zur Verfügung stellt. Ich wiederhole, der Fahrer des Wagens SURT890 möge den Wagen von der Einfahrt entfernen.